Mir wird ganz übel, wenn ich es weinen höre. Was haben Sie mit ihm gemacht? Was haben Sie mit ihm gemacht? Mir ist es lieber, das Kind schreit und liegt dabei in seinem Bett. Da liegt es gut. Da kann sich niemand an ihm vergreifen. Jedenfalls nicht, solange ich hier stehe. Und wenn Sie hier nicht so rumgebrüllt hätten, würde es auch noch schlafen. Sagen Sie mir nur von einem Teil, wo genau es im Schrank steht. Ich weiß nicht. Ich vergreife mich sonst an keiner Frau, aber wenn Sie mir nur ein Teil nennen, dann hole ich dieses Weib von der Treppe runter. Das sag ich nicht. Meine Schwiegermutter hat den Schrank erst heute Morgen eingeräumt. Ich war noch nicht dabei. Ich will jetzt da rauf. Ich will zu meinem Kind. Es macht mir nichts aus, einer Frau ins Gesicht zu treten. Halten Sie sie fest. Ruhig, komm, ganz ruhig. Es wird alles gut, komm. Herr Weber, ich weiß, dass Sie mir nicht glauben werden. Ich habe ja nicht die Polizei auf meiner Seite. Aber vielleicht weiß ich, was hier vorgeht. Ich kann mir das nur so erklären. Sie muss uns im Bahnhofsrestaurant zugehört haben. Sie dreht einfach alles um. Ich war bei der Polizei. Mehr konnte ich doch nicht tun. Ich war bei der Polizei. Mama, wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei? Haben Sie vielleicht meine Zigarette für mich? Meine sind draußen im Auto. Tut mir leid, damit kann ich auch nicht dienen. Ich rauche nicht. Das dachte ich mir schon. Ja, tut mir wirklich leid, da hätte ich auch eher drauf kommen können. Worauf denn? Ja, es waren keine in der Handtasche, in der Küche liegen auch keine. Hören Sie, ich nehme jetzt Ihren Mantel und den Autoschlüssel, ja? Was? Ja, ich nehme Ihr Auto, meins hängt wirklich fest. Ich sage das nicht nur so, um Ihr Auto zu kriegen. Ich kann Sie doch so nicht mitnehmen und Sie zur Stadt laufen lassen. Ist doch völlig durchgefroren. Sie bekommen den Mantel und Ihr Auto zurück heute Abend noch. Und wenn ich Ihnen das sage, dann können Sie sich darauf verlassen. Doch den Schirm kann ich auch haben. Oh, na endlich. Ja, nehmen Sie. Warten Sie. Ich hole trockene Sachen von oben. Dann kann sie sich in der Küche umziehen. Ist ja gut, mein Schatz. Mein armer Schatz, es ist gleich vorbei. Hier, eine warme Hose und ein Pullover. Die Sachen müssten ihr passen, sie hat ja ungefähr meine Größe. So, kommen Sie, wir gehen in die Küche und ziehen Sie dann die nassen Kleider aus und die trockenen Sachen an. Und dann suchen wir Ihr Baby, nicht? Vielleicht hat die Polizei schon gefunden und dann holen wir es mal ab, ja? Was ist es denn? Ein Mädchen. 3 Monate. Iris war 6 Monate alt. Es muss ein Junge gewesen sein. Auf der Fahrt hierher hat sie mir viel davon erzählt. Da sagte sie einmal, der Kleine. Armes Ding. Lassen Sie nie wieder den Autoschlüssel stecken. Mein kleiner bunter Hampelmann hat unten eine Schnur. Zieh ich an der Kordel, dann hüpft und tanzt er nur. Mein kleiner bunter Hampelmann, ein fröhlicher Gesell, hüpft und tanzt sein Leben lang und hängt doch auf der Stelle. Albtraum von Petra Hammesfahr. Es sprachen Nora Hufschmid, Effi Rabsilber, Frau Winkler, Caroline Eichhorn, Herr Weber, Ludger Burmann, Simon Hufschmid, Andreas Pietschmann, seine Mutter, Ilse Strambowski, der Polizeibeamte, Paul Fasnacht, sowie Angelika Fornell, Jochen Stern und Feline Fellhagen. Technische Realisation Rudi Stückrath und Elke Tratnik, Regieassistenz Feline Fellhagen, Regie Christoph Pragua.